Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Die Anstiftung der Unsicherheit der Lage und der Konfrontation«. Im Kommentar hieß es, zurzeit verkaufen die europäischen Länder viele Kriegsrüstungen an die Länder im Mittleren Osten, wo die Lage sehr kompliziert ist. Das erregt große Besorgnis der Völkergemeinschaft. Laut dem Bericht der internationalen Untersuchungsorganisationen flossen viele Waffen, die die osteuropäischen Länder in den vergangenen 4 Jahren exportierten, in die Terrororganisationen einschließlich des Islamstaates ein und werden bei Konflikten angewandt. Nach den EU-Bestimmungen über Waffenexport ist der Export der Militärtechnik und der militärischen Güter in die Länder nicht erlaubt, wo jene den militärischen Zusammenstoß verursachen bzw. verlängern oder die Lage verschärfen können. Auch nach den Gesetzen der europäischen Länder über Waffenkontrolle ist der Waffenexport verboten, falls es die Gefahr besteht, dass die Waffen den Frieden stören und für Kriegsführung angewandt werden. Doch ungeachtet dieser Bestimmungen exportieren die europäischen Länder für Geld verdienen ihre Waffen massenweise in den Mittleren Osten, wo die Lage durch Bürgerkriege sehr kompliziert ist. Das führt zur Zuspitzung der Situation und zur Vergrößerung der Terror- und Flüchtlingskrise. Insbesondere verkaufen sie die Angriffswaffen an Südkorea und hetzen dadurch Südkorea zur tollkühnen Konfrontation auf, was den Frieden und die Sicherheit der Region zerstört. In der Vergangenheit redeten die europäischen Länder lauthals von der Sicherheit der Lage und dem Frieden. Mehrere europäische Politiker sprachen, dass Europa einen aktiven Beitrag dazu leisten wird, die Entspannung der Lage und den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel zu fördern. Diese europäischen Länder bezeichnen heute die gerechten Selbstschutzmaßnahmen der TVRK als Verstoß gegen Völkerrechte, was völlig widersprüchlich ist. Wenn die europäischen Länder nicht zur Erhaltung des Friedens der koreanischen Halbinsel beitragen können, sollten sie lieber ihren Mund zumachen. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.